Ich habe in Dortmund in einer Wohngemeinschaft gewohnt und über uns wohnten zwei Leute, ein Ehepaar von Ananda Mager. Es kamen halt immer orangene Leute da an, so Nonnen und Mönche mit Turban und so, die dann da Aktionen machten und Leute in die Meditation eingewiesen haben. Ja, ich fühlte mich sehr angezogen von den beiden und neugierig auch und etwas fasziniert und wurde dann nach ein paar Wochen auch eingeweiht in die Meditation mit geheimem Mantra, das man nicht verraten darf, und allem von einer indischen Nonne. Giftige Paradiese. Neues von der Sekten- und Psychoszene. Ein Report von Werner Gross. Ich bin dann in eine Landkommune gezogen im Westerwald, die von der Sekte betrieben wurde, wo ich mich dann auch ziemlich wohl fühlt. Dann habe ich eine brasilianische Nonne kennengelernt, verschleiert in Orange. Die hat einen großen Eindruck auf mich gemacht, weil sie mir sehr spirituell vorkam. Und ich habe ziemlich eine emotionale Bindung dann an sie gehabt. Bin zu ihr hingezogen, in eine andere Stadt, und habe für sie gearbeitet. Mit anderen Mädchen zusammen, die also auch in dieser Organisation waren. Und wir hatten Jobs, so wie Putzen, mehr so Hilfsjobs immer. Ich habe in ihrem Büro Reports erstellt, also ich musste immer Bericht erstatten für die Zentrale in Indien, was so lief, was wir für Aktivitäten hatten. Ja, dann haben wir Fluchblätter produziert und Zeitschriften und andere Frauen angeworben und mitgebracht zur Einweihung, Yogakurse gemacht und so, war ziemlich ausgefüllt. Und ja, ich hatte auch schon ziemlich alles verinnerlicht, die Philosophie und das regelmäßige Fasten, das vegetarische Essen, 4-mal am Tag meditieren. Halt in der Hoffnung, immer tiefere Erlebnisse zu haben, auch während der Meditation. Das ist Jennifer Roth. Sie ist 31 Jahre alt und studiert heute Sozialarbeit. Sie war 9 Jahre lang in einer Gruppe, die Ananda Marga heißt und im Westen vor allem dadurch bekannt geworden ist, dass sich mehrere deutsche Gruppenmitglieder aus Protest öffentlich verbrannt haben, weil ihr Guru in Indien ins Gefängnis kam. Die Mitgliedszahlen über Ananda Marga schwanken, manche sprechen von weltweit mehreren Millionen. In Deutschland, so schätzte der Stern im Mai 1993, sollen es ca. 5000 sein. Ananda Marga heißt zu Deutsch etwa der Weg der Glückseligkeit. Und so hat Jennifer Roth auch ihr Buch genannt, in dem sie beschreibt, wie sie ganz allmählich in die Fänge dieser Gruppe geriet, immer enger an sie gebunden und schließlich zu Didi Chandreshwari Brahma Sharini wurde, so ihr Sektenname. Dazu musste sie für 1,5 Jahre in ein Trainingszentrum nach Schweden gehen. In Schweden, das war ein Intensivtraining. Da war alles total geregelt. Man bekam nur 4 bis 5 Stunden Schlaf. Man musste ständig pünktlich erscheinen, sonst musste man Kniebeugen machen zur Strafe an Ort und Stelle. Der Tag war total eingeteilt. Es gab keine Freizeit. Es wurde intensiv meditiert, dann wurde getanzt. An Festivals wurde Tag und Nacht getanzt, so in Gruppen, die sich dann abwechselten. Aber man hat so selber auch so 16 bis 18 Stunden getanzt und gesungen das Mantra Baba Nam Kevalam, was bedeutet, der göttliche Vater ist überall oder so. Ja, und wenn man erstmal wenig schläft und dann fastet, teilweise ohne Wasser und ständig diesen Singsang und so, das bewirkt natürlich was im Bewusstsein. Und ich hatte da intensive Glücksgefühle, also totale Hochphasen, die, selbst wenn sie suggestiv waren oder so, ich habe das so empfunden als intensives spirituelles Erlebnis. Und das hat mir unheimliche Energie gegeben. Und dann auch die Gewissheit, das ist mein Weg, das ist richtig so. Und ich möchte noch weitergehen und noch tiefer eintauchen in diesen kosmischen Ozean. Und ja, so bin ich dann dabei geblieben, obwohl das ein sehr entbehrungsreiches Leben war da. Inzwischen hatte Jennifer Roth auch die ersten Schattenseiten der Sekte mitbekommen. Sie hatte die gesamte Palette von Strafen kennengelernt, die es für kleinste Verfehlungen bei Ananda Marga gab. Sie hatte in Müllcontainern gewühlt, damit die Gruppe was zu essen hatte. Und von Tür zu Tür selbstgebackene Cookies verkauft, um Geld zu verdienen, das vollständig abgeliefert werden musste, da es in der Gruppe keinerlei Privatbesitz, nicht mal eine Uhr oder Schmuck geben durfte. Und sie hatte nachts auf Friedhöfen meditiert. Dann habe ich die Prüfung bestanden. Verschiedene Prüfungen über Sanskrit und Philosophie, die man da ablegen musste. Und dann wurde ich nach Indien geschickt, um da mein Missionsamt zu empfangen, vom Guru persönlich. Also mein Posting hieß das. Und dann gab es auch eine Audienz beim Guru persönlich, wo man sich dann vor ihm niederwerfen durfte, was ein unheimlich tolles Ereignis sein sollte. Aber ich habe irgendwie nichts dabei gefühlt und hatte unheimlich starke Schuldgefühle, dass ich, obwohl mir der Guru jetzt scheinbar so viel gegeben hatte in der Meditation, dass ich immer noch keine Hingabe für den Guru empfinden konnte. Das hat mich sehr bedrückt. Aber ich habe den Fehler immer bei mir selber gesucht, dass ich noch nicht so weit war. Dass ich noch mehr meditieren müsste und so weiter. Ja, dann hatte ich mein Missionsamt bekommen. Das war Korea, Südkorea. Erst in dieser Zeit offenbarte sich dann das wahre Gesicht von Ananda Marga. Sie wurde in einer revolutionären Heirat mit einem Inder verheiratet, den sie vorher gar nicht kannte und den sie auch nicht mochte. Aber Sexualität war bei Ananda Marga sowieso tabu. Dafür waren kriminelle Aktivitäten an der Tagesordnung. Nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel, wurde Scheckbetrug genauso begangen wie Passvergehen. Und es wurde geschmuggelt, was das Zeug hielt. Kassetten und Videorekorder, aber auch Haschisch und Waffen. Alles mit der Begründung, es diene der guten Sache. Als sie merkte, was wirklich los war in Ananda Marga, war sie schon so an die Gruppe gebunden, dass sie nicht mehr so einfach raus konnte. Denn jetzt war sie in Kalkutta, dem Zentrum von Ananda Marga, gelandet, wo Leute für kleine Vergehen sogar verprügelt wurden, hatte keine Lust, nach Korea zu gehen und bekam zu allem Überfluss auch noch Malaria. Irgendwann habe ich dann gesagt, na gut, fahre ich halt nach Korea. Um auch aus Kalkutta da wegzukommen, weil es wurde immer heißer und ich wurde immer kränker. Die Welt ist im Umbruch und unsere Gesellschaft in einer desolaten Verfassung. Nur die Spitze des Eisbergs sind die 2,5 Millionen Alkoholiker, davon mehr als 10% unter 20 Jahren, die 800.000 Medikamentenabhängigen und die mehr als 100.000 Rauschgiftsüchtigen. Pro Jahr versuchen sich im wiedervereinten Deutschland mehr als 150.000 Menschen das Leben zu nehmen und etwa 15.000 gelingt der Selbstmord. Dabei ist selbst das nur die krisenhafte Zuspitzung einer grundlegenden Verunsicherung vieler Menschen. Denn die Normen in vielen Bereichen unseres Lebens sind ins Wanken geraten. Der Soziologe Habermas hat das die neue Unübersichtlichkeit genannt. So ist es nur zu verständlich, dass diese tiefgreifende Verunsicherung zu einer massiven Identitätskrise bei vielen Menschen führt. Denn es besteht bei vielen ein genereller Verlust an Orientierung, an Geborgenheit, Sinn und Zukunft. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen auf Wunder warten, die diesem ganzen Spuk ein Ende setzen. Wenn man keine Hoffnung und keine Orientierung mehr hat, greift man nach jedem Strohhalm. Kein Wunder auch, dass der Psychomarkt boomt, die Esoterikwelle ungebrochen ist. Astrologie, Pendeln, Tischerücken und Tarot feiern fröhliche Urstände und die Wunderheiler haben Hochkonjunktur. Den schnellen Ausweg aus schwierigen Situationen bieten die mehr als 300 registrierten Sondergemeinschaften und Weltanschauungsgruppen an, die man gemeinhin mit dem Etikett Sekte versieht. Sie geben Orientierung, einfache Antworten auf schwierige Fragen und da bedeuten die Autoritäten wieder was. Da zählen die Zeugen Jehovas, die mehr oder weniger still ihren Wachturm an der Straßenecke verkaufen und in der Nazizeit für ihren Glauben ins KZ gesperrt wurden, ebenso dazu wie die zungenredenden Pfingstlergemeinden, die Mormonen ebenso wie die apostolischen Gemeinden und andere fundamentalistisch-christliche Gruppen, die den Weltuntergang predigen. Nicht zu vergessen ist die Vereinigungskirche des Koreaners Sanmyung Moon, das universelle Leben der Würzburger Prophetin Gabriele Wittek. Hinzu kommen die hinduistisch geprägten Guru-Bewegungen wie Ananda Marga, Hare Krishna, Die transzendentale Meditation des Beatles-Gurus Maharishi Mahesh Yogi und das bunte Völkchen, das auf den in den 80ern als Sexguru durch die Medien geisternden Bhagwan zurückgeht, der sich kurz vor seinem Tod mit Osho einfach einen neuen Namen gab. Während in den 70er Jahren über die Jugendreligionen heftig diskutiert wurde und in den 80ern New Age das Thema war, sind diese Gruppen in den 90ern erwachsen geworden. Denn es geht beileibe nicht mehr nur um Jugendliche. Im spirituellen Supermarkt gibt es heute Angebote für jede Zielgruppe. Für Jüngere und für Ältere, für Intellektuelle und weniger Gebildete, für Erzkonservative und für Progressive. Und fast alle haben sich der rigorosen Ausbeutung der religiösen Hoffnungen und Ideale verschrieben. Die, die bei diesem ganzen Spiel die Verlierer zu sein scheinen, sind die beiden großen Volkskirchen. Noch nie war die Zahl der Kirchenaustritte so hoch wie in den letzten beiden Jahren. Immer mehr Menschen holen sich ihre Sinnsysteme auf dem Psychomarkt und der Esoterikszene oder gar bei den Sekten. Wer es glaubt, wird selig. Kurt Helmut Eimuth leitet in Frankfurt die evangelische Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen. Jede Gesellschaft hat die Sekten, die sie verdient. Es ist immer auch eine Reaktion auf Defizite in unserer eigenen Gesellschaft, auch in unserer eigenen Religion. Besonders seit der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Zusammenbruch des Ostblocks wittern viele dieser Gruppen Morgenluft. Da sichern sich Gurus und Propheten und deren Nachfolger Marktanteile in den neuen Ländern. Da entdeckt Hare Krishna Ost-Berlin und Leipzig und sogar Moskau. Heftig wie nie zuvor, den Teufel durch Zungenreden austreibend, touren charismatische Pfingstlergruppen durch die Lande. Und Scientology baut innerhalb von ein paar Monaten Zentren in Ostdeutschland und in der ehemaligen Sowjetunion auf. Scientology gilt als größte und aggressivste Psychosekte der Welt, die mit Drohbriefen, Telefonterror und jeder Menge juristischer Knüppel versucht, jeden Kritiker mundtot zu machen, der sich ihrem Ziel, die Weltherrschaft zu übernehmen, entgegensetzt. Clear the Planet heißt das im Scientology-Chinesisch. Im Sommer 1993 meldete die Scientology-Zentrale in Clearwater, USA, stolz, Scientology sei inzwischen in 79 Ländern der Erde vertreten. Allein in Deutschland, wo die Sekte 30 Niederlassungen betreibt, schätzt man die Zahl der Anhänger auf 300.000. Mit einer kruden Mischung aus Science-Fiction, Psychoanalyse, Okkultismus und Gehirnwäschepraktiken totalitärer Systeme werden Menschen, die irgendwann mal in den Fängen von Scientology landen, abhängig gemacht und systematisch finanziell und in ihrer Arbeitskraft ausgeschlachtet. Der Beginn ist meist ein ganz arglos ausgefüllter Persönlichkeitstest, zu dem man in einer Fußgängerpassage von einer netten jungen Dame oder einem adretten jungen Herrn eingeladen wurde. Natürlich zeigen sich im Testergebnis jede Menge seelischer Probleme, für die von Scientology die entsprechenden Hilfen angeboten werden. So geriet zum Beispiel Jeanette Schweitzer in einen sogenannten Kommunikationskurs von Scientology. Ich habe gedacht, ich wäre in einer Irrenanstalt. In diesem Raum, circa 10-12 Leute saßen darin. Da saßen sich zum Beispiel Personen, immer zwei Personen gegenüber, sehr nah, Knie an Knie. Die einen klotzten sich unentwegt in die Augen, immer wieder und immer wieder, durften sich nicht bewegen oder mit den Augen zucken. So, es kam dann sofort ein Überwacher und sagte zu ihnen, flank. Das war so eine Art scientologische Rüge. Man muss dann wieder von vorne beginnen mit diesen Übungen, bis man sie letztendlich stunden- bzw. tagelang da sitzen kann, regungslos und sich in die Augen klotzen kann, unentwegt, ohne sich zu bewegen, ohne ein Lied zu bewegen, ja, einfach gar nichts. Andere saßen sich Knie an Knie gegenüber und ein Trainer schrie den Neuling an und der Neuling durfte auch nicht reagieren. Man nennt diese Übung im Übrigen emotionslos machen. Das Gleiche passiert dann darauf. Man lernt die Tonstufen kennen und lernt dann wieder die verschiedenen Tonstufen spielen. Das nennt sich dann wieder Emotionen erlernen. Also man wird zuerst emotionslos gemacht und daraufhin erlernt man wieder die Emotionen spielen. Man lernt Hass spielen, man lernt Angst spielen, man lernt alles. Trotz der Merkwürdigkeiten dieses Seminars geriet Jeanette Schweitzer in die Fänge der Sekte, machte dort eine Blitzkarriere und wurde kaufmännische Leiterin eines Stahlbauunternehmens, das einem Scientologen gehörte. Weil sie nicht spurte und sich weigerte, die illegalen Geschäftspraktiken mitzumachen, geriet sie in die Mühlen der sekteneigenen Justiz. Ihr wurde Verrat vorgeworfen, sie sei ein Feind und sie wurde zum Strafauditing beordert, das sie auch noch mit 8.000 Mark selbst bezahlen musste. Ende 1991 wollte ich mich umbringen, weil ich mittlerweile dann auch so geschädigt war, dass ich einfach gar nicht mehr anders konnte. Sie haben mich dann auch verklagt und dann kam das, was sie mir gedroht hatten. Ich bin dann für vogelfrei erklärt worden im 6. Januar 1992 schriftlich. Und wenn man vogelfrei ist, ist man also zum Abschuss bereitgegeben. Das auch schreibt der Ron Hubbard, schießen Sie sie ab und Ruhe herrscht. Wenn man wirklich Millionen machen will, dann ist der schnellste Weg der, eine eigene Religion zu starten. Sagte der Scientology-Gründer Ron Hubbard schon 1947. Und diese Geldreligion gründete er dann in den frühen 50er Jahren. Ein paar Jahre nach der Gründung sagte er dann, mach Geld, mach mehr Geld, sorge dafür, dass andere Geld machen. Und Geld machen ist zum wichtigsten Credo der Scientologen geworden. Nicht zuletzt deshalb hat Scientology mit ihrem Netz von Tarnorganisationen eine neue Zielgruppe entdeckt. Manager, Politiker, Künstler. Das, was man in der Werbesprache Opinion Leader, Meinungsführer nennt. So gehören die Schauspieler Tom Cruise und John Travolta ebenso der Sekte an wie die Elvis-Witwe Priscilla Presley, der Jazzpianist Chick Corea und der österreichische Maler Gottfried Hellenwein. Auf Spendenlisten ehrt Scientology regelmäßig an die 1000 Patrons, darunter knapp 200 Deutsche, wenn sie mindestens $40.000 freiwillig gespendet haben. Der Stern berichtete im Mai 1993 in seinem Scientology-Sonderteil, dass ihm interne Sektenlisten vorliegen, wonach 85 Millionen Mark an Spendengeldern zu Scientology fließen. Und Scientology drängt mehr und mehr in die Wirtschaft. Allerdings mit Tarnorganisationen. Alle Bereiche, mit denen man die schnelle Mark machen kann, sind für Scientology angesagt. Besonders beliebt sind derzeit Personal- sowie Unternehmensberatung und Managementseminare, das Immobiliengeschäft, die Computerbranche und Farb- und Stilberatung. Scientology hat für viele Kritiker heute nichts mehr mit einer einfachen Psychogruppe oder Religionsgemeinschaft zu tun, sondern ist für sie schlicht eine kriminelle Vereinigung. So hat die Hamburger Innenbehörde inzwischen eine eigene Arbeitsgruppe Scientology aufgebaut, die sich ausschließlich mit dieser Sekte beschäftigt. Und es ist geplant, Scientology vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Neben den großen Psychosekten wie Scientology gibt es auf dem Psychomarkt eine schier unüberschaubare Zahl von kleinen Gruppierungen, die mitunter sektenähnliche Strukturen aufweisen. Man braucht sich nur anzusehen, was in Stadtmagazinen oder Wochenendausgaben von Tageszeitungen so alles unter den Rubriken Psycho und Esoterik angepriesen wird. Vom Tantra-Workshop übers Feuerlaufen, vom Handauflegen durch Reiki bis zum Skydancing. Von der Astrologie bis zur Schwarzen Messe reicht die Palette dessen, was auf dem Psychomarkt so alles im Namen des New Age, des neuen Zeitalters, angeboten wird. Allerdings finden auf der Suche nach sich selbst viele mitunter jemand ganz anderem. Denn in diesen Szenen tummeln sich jede Menge Mini-Gurus, die ohne psychologische oder medizinische Ausbildung in der Seele von Unbedarften rumfuhrwerken. Mitunter hinterlassen sie auch nicht unbeträchtliche Schäden bei Einzelpersonen, die dann in einer langwierigen Psychotherapie bearbeitet werden müssen. Wenn es ganz schlimm kommt, muss auch schon mal jemand in die Psychiatrie eingeliefert werden, weil er mit der Realität nicht mehr zurechtkommt oder gar einen Selbstmordversuch unternommen hat. Keine Frage, der Begriff Sekte ist ein Schimpfwort. Und eine Gruppe, die man als Sekte bezeichnet, ist diskreditiert. Man hat ja ein negatives Etikett aufgeklebt. Was man dabei vergisst, auch das Christentum hat vor 2000 Jahren als Sekte begonnen, genau wie jede andere Weltreligion. Wie schrieb doch der Philosoph Arthur Schopenhauer? Alle großen Ideen werden von den Fachleuten zuerst verlacht, dann mit wütender Schärfe kritisiert. Zuletzt sagen alle, das haben wir längst gewusst. Von der Wortbedeutung her heißt Sekte nichts anderes als Schule, Lehre. Und man versteht unter Sekten von einer Weltreligion abgespaltene, kleinere religiöse Gemeinschaften. Heute fasst man mitunter sehr subjektiv darunter alle möglichen Gruppierungen. Da gibt es religiöse Sekten, Politsekten und Psychosekten. Was aber macht eine Sekte zur Sekte oder gar zum destruktiven Kult? Dabei ist es wichtig, 5 verschiedene Ebenen zu unterscheiden. Zum einen ist es eine Frage der Ideologie, der Theorie, des Glaubens und der Ziele. Wird ein totalitärer Monopolanspruch erhoben, das einzig gültige Welterklärungssystem zu sein, mit dem die Menschheit gerettet werden kann? Wird mit der totalen Katastrophe, dem Weltuntergang, der Vernichtung gedroht und die Rettung, das Paradies, nur den Rechtgläubigen versprochen? Ist jegliche Kritik an der Ideologie, dem Glauben, vollständig verboten, gilt als Sakrileg oder Dummheit und wird bestraft? Die zweite Ebene bezieht sich auf die Gruppenstruktur und die Führerfigur der jeweiligen Gemeinschaft. Wenn die Führerfigur als Gott oder gottähnlich angesehen und verehrt wird, als letzte Instanz und Gesetzgeber für alles angesehen wird und nicht in Frage gestellt werden darf, weil sie immer die Wahrheit ist, dann ist die Gefahr der Versektung besonders groß. Ebenso, wenn die Gruppe ein Elitebewusstsein entwickelt hat, zusammenhält wie Pech und Schwefel, es eine strenge, steile und undurchsichtige Hierarchie gibt, absoluter Gehorsam verlangt wird und brachiale Mittel zur Durchsetzung der Ziele eingesetzt werden. Im dritten Bereich geht es um die Techniken zur Persönlichkeitsveränderung, die eingesetzt werden. Wenn die Psychomethoden massiv rauscherzeugend oder bewusstseinsverändernd sind und zu einer langfristigen Labilisierung, also Verunsicherung des Mitgliedes führen, wo der Betroffene besonders empfänglich für die neue Ideologie ist und so der neue Mensch produziert werden soll, ist äußerste Vorsicht geboten. Vor allem dann, wenn es Aufzeichnungen über die meist sehr intimen Daten aus diesen Sitzungen oder von den Bekenntnissen gibt. Als vierte Ebene muss man sich den Einfluss der Gruppe auf die Mitglieder ansehen. Wie weit werden sie entindividualisiert, gleichgeschaltet und für die Idee funktionalisiert? Werden sie durch ständige Entmündigung in die Zwangsregression getrieben und durch ständige Aufgaben für die Sekte so überlastet, dass kein Platz mehr für eigene Entscheidungen bleibt? Wie sehr wird ins alltägliche Leben und in die Intimsphäre eingegriffen? Gibt es Kleidervorschriften, Essensvorschriften, Vorschriften für den Umgang mit Gefühlen, Sexualität? Hat der Betreffende überhaupt noch etwas Eigenes, zum Beispiel eigenes Geld? Oder gehört alles nur noch der Gruppe? Der fünfte und letzte Bereich dreht sich um die Frage der Kontakte nach außen, die Abschottung der Gruppe. Wenn die Außenwelt als böse, feindlich, dumm und nur die Gruppe als gut, angenehm und klug dargestellt wird und die Kontakte nach außen reglementiert werden, sodass es zum Beispiel zum Abbruch aller alten Beziehungen zur Familie und zu Freunden führt, ist die Gefahr der Versektung besonders groß. Endgültig einen destruktiven Kult vertritt eine Gruppe, die es den Mitgliedern so gut wie unmöglich macht, aus der Sekte auszusteigen. Wenn sie es trotzdem schaffen und von der Gruppe zu Unpersonen oder für vogelfrei erklärt werden, mit Telefonterror überzogen, ständigen Besuchen verfolgt oder gar mit dem, was sie der Gruppe anvertraut haben, erpresst werden, ist diese Gruppe damit zur kriminellen Vereinigung geworden. Ebenso, wenn sie versucht, Kritiker mundtot zu machen, sie mit Gerichtsprozessen überzieht, bedroht oder sogar körperlich angreift oder verletzt. Niemand kann so verarscht werden wie ein junger Idealist, sagte einmal ein ehemaliges Sektenmitglied. Das Problem ist, dass die Mitglieder von Sekten irgendwann gar nicht mehr aus dieser Gruppe aussteigen wollen. Sie sagen, dass es ihnen in der Gruppe gut geht, aber sie wirken gehetzt, unstet, labil und gar nicht besonders glücklich. So erfahren langjährige Sektenmitglieder einen Verlust der eigenen Entscheidungsfähigkeit. Sie bekommen Vereinfachung statt Einfachheit und Klarheit vorgesetzt, finden Abhängigkeit statt Wärme, Identifikation mit einer Ideologie statt eigener Identität. Manche Experten sprechen von einer erzwungenen Freiwilligkeit, die sie in ähnlicher Weise an die Sekte bindet, wie ein Drogenabhängiger an seine Spritze gebunden ist. Deswegen ist der Ausstieg aus diesen Gruppen besonders schwierig. Kurt Helmut Eimuth, Beauftragter für Weltanschauungsfragen der Evangelischen Kirche, ist auch in der Ausstiegsberatung tätig. Also im Schwerpunkt kommen natürlich angehörige Eltern, deren erwachsene Kinder zu solchen Gruppen gegangen sind, Ehepartner, was sehr viel häufiger ist. Und wir müssen zunächst einmal Informationen geben. Wir müssen sehr konkret sagen, das und das kann passieren, das und das kann Ihre konkrete Lebenssituation bedrohen. Das heißt, diesen Prozess können wir durch Information und durch Gespräch, durch Klärungen etwas begleiten. Wir haben mit initiiert eine Initiative von Betroffenen, damit auch Menschen mit ähnlichen Problemlagen zumindest sehen, sie sind nicht allein. Jennifer Roth, von der wir am Anfang der Sendung gehört haben, hat nach einer Odyssee durch viele Länder Europas und Asiens ohne äußere Hilfe den Ausstieg aus Ananda Marga geschafft. Ja, ich hatte mich auch schon so ein bisschen abgekapselt, hatte mich ein bisschen mit dem Buddhismus beschäftigt und gemerkt, dass es auch andere Arten von Spiritualität gibt, wo man sich nicht so versklaven muss. Ja, habe dann einfach mir ein Ticket gekauft und habe mich so heimlich dann aus dem Staub gemacht. Also ich hab bewusst keinem was gesagt aus der Organisation, weil ich wusste, die kämen dann sofort und würden mich wieder ummodeln. Und meine eigene Persönlichkeit hat mir halt gesagt, das war's jetzt. Jetzt lässt du dich nicht mehr versklaven, jetzt bist du frei und hast die Erfahrung gemacht. Ja, und dann habe ich mich ins Flugzeug gesetzt und bin nach Deutschland geflogen. Sehr aufregend, das Gefühl. Ja, vielleicht so, als wenn einer aus dem Gefängnis entlassen würde. Gefühl von unheimlicher Freiheit. Aber auch so ein Erstaunen darüber, wie viel Mut das bedurfte, um diesen Schritt endlich zu tun. Aber auf keinen Fall Reue oder Unsicherheit. Also ich war mir schon sicher, dass ich das Richtige gemacht habe. Wir wiederholten Giftige Paradiese, Neues von der Sekten- und Psychoszene. Ein Report von Werner Gross. Es sprachen Silvia Heidt und Uwe Koschel. Damit ist es 9:30 Uhr. Sie hören HR2.